Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen. Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr. Es war im November des Jahres 1820. Die See war heiter, die Sonne glänzte auf der Wasseroberfläche. Es schien ein idealer Tag zum Töten zu sein. Im Pazifik, etwa 2000 Meilen westlich der Galapagos-Inseln, machte sich das Walfangschiff Essex aus Nantucket bereit, so viel wie möglich von den Quellen des riesigen Ölfelds zu erschließen, das in den Hochseefanggründen im Pazifik gerade entdeckt worden war. Die Essex war eines von Hunderten von Schiffen, die an der Ostküste Amerikas in See stachen, um westlich der Galapagos-Inseln lebendige Ölquellen zu jagen. Pottwale, deren riesige Leiber zu Öl für die Lampen und Maschinen der gerade entstehenden amerikanischen Industrie gekocht wurden. Ein brachiales Krachen erschütterte das Schiff, als ein riesiger Pottwal von 30 Meter Länge den Spieß umdrehte und den Kampf mit dem Walfänger eröffnete. Zweimal rammte er den Bug und brachte das Schiff beinahe sofort zum Kentern. Die Mannschaft rettete sich auf drei Boote, nahm vom Schiff so viel wie möglich mit und beratschlagte über die einzuschlagende Route. Die Marquesas und die Gesellschaftsinseln wären erreichbar gewesen, doch die waren damals noch unentdeckt und in dieser Gegend vermutete man Kannibalen. Die Seeleute entschieden sich für Vertrautes und nahmen Kurs auf das offene Meer. Die Geschichte des Walfängers Essex war eine der schaurigen Seefahrerlegenden des 19. Jahrhunderts. Jedes Kind kannte die Einzelheiten vom Überlebenskampf der Mannschaft. Nach 3 Monaten und 4500 Meilen in offenen Booten auf hoher See waren die Überlebenden schließlich entdeckt worden. Sie hatten in der Zwischenzeit das Tabu des gastronomischen Inzests gebrochen, so nennen Wissenschaftler den Kannibalismus. Erst wurden diejenigen gegessen, die an Hunger, Durst und Erschöpfung ohnehin starben. Dann musste das Los entscheiden. 20 Jahre später las ein junger Mann aus angesehener, wenn auch verarmter Familie, das kleine Buch, das Owen Chase, der überlebende Maat der Essex, über den Untergang seines Schiffs veröffentlicht hatte. Der junge Mann, gebildet, abenteuerlustig und mittellos, hatte selbst an Bord eines Walfängers angeheuert. Ein Jahr später desertierte er auf die Marquesas-Inseln und versteckte sich im Dschungel an Land. Die angeblichen Kannibalen, vor denen sich die Walfänger der Essex so sehr gefürchtet hatten, haben dem jungen desertierten Seemann gefallen. Als er nach 4 Jahren aufhörte, Seemann zu sein und Schriftsteller wurde, schilderte er seinen Lesern voller Zuneigung seltsame Riten und merkwürdige Tabugesetze, aber auch Vernunft und Humanität des wilden Denkens, die selbstverständliche Anmut und Würde der Eingeborenen. Er galt als der Mann, der bei den Kannibalen lebte. Im November 1851, 30 Jahre nach dem Untergang der Essex, erschien der Roman Moby Dick des erfolgreichen Abenteuerschriftstellers Herman Melville. Der Roman ist ein Monstrum von einem Buch und vielschichtig, wie die ganze Welt. Da ist zunächst eine rasante Abenteuergeschichte von einem weißen Wal mit Namen Moby Dick und Kapitän Ahab, der ihn rachebesessen jagt und sein Schiff und seine Mannschaft in den Untergang treibt. Das ist als durchaus realistische Schilderung des Alltags auf einem Walfänger erzählt. Doch Melville wollte mehr. Sein Buch tauchte in die Tiefen des Meeres und folgte den Höhenflügen des menschlichen Geistes. So enthält der Roman Tragödien und Lustspiele, Predigten und Prophetien und naturkundliche Essays. Melville erzählt nichts Geringeres als seine Version des Dramas von Mensch, Natur und Gesellschaft. Sturm, Wasser, Sonne treten auf, Philosophien und Mythen. Seitenlang breitet sich die Wissenschaft vom Wal aus. Das Schiff ist schwimmende Fabrik und Opferstätte zugleich, und der unermessliche Handlungsort für all das ist das Meer. Ja, das weiß jeder. Auf ewig vereint sind Wasser und Tiefsinn. Warum habt ihr bei eurer ersten Seereise als Passagier eine solche mystische Schwingung verspürt? Warum hielten die alten Perser das Meer heilig? Warum gaben die Griechen der See einen gesonderten Gott und machten ihn zu Zeus' eigenem Bruder? Gewiss ist dies alles nicht ohne Bedeutung. Und noch tiefer liegt die Bedeutung jener Geschichte von Narziss, der das quälende, liebliche Spiegelbild, das er im Quell erblickte, nicht greifen konnte, hineinsprang und ertrank. Doch nämliches Bild sehen wir selbst in allen Strömen und Meeren. Es ist das Bild des unbegreiflichen Phantoms des Lebens. Und darin liegt der Schlüssel zu allem. Mit dem Walfänger Pequod, dem Schiff, dessen Name auf einen ausgerotteten Indianerstamm zurückgeht, und seiner Mannschaft, entwirft Melville, 10 Jahre vor dem amerikanischen Bürgerkrieg, seine amerikanische Utopie. Es ist der Traum einer neuen Welt, in der alle als königliche Demokraten leben könnten. Hoheitsvoll tätowierte Schädelhändler, Indianer, die von Fürsten der Luft abstammen, schwarze Majestäten und gelbhäutige Edelleute. Und dann ist da der grauhaarige, einbeinige Kapitän Ahab, der wie ein Orakelsprecher auf einem Hocker aus Walknochen sitzt, verbissen und vermessen und gleichzeitig ein Bild tragischer Größe. Einst hatte ein Kapitän, als ihm seine 3 Boote zerschlagen waren und Riemen und Bootsleute ringsum in den aufgewühlten Wassern umherwirbelten, in seinem zertrümmerten Bug nach dem Leinenmesser gegriffen und wie ein Bandit vom Mississippi nach dem Wal gestochen, als könnte er mit 6 Zoll Klinge die Lebensader des Untiers klaftertief im Inneren treffen. Dieser Kapitän war Ahab. Und dann war es geschehen. Urplötzlich war Moby Dick mit seinem sichelförmigen Kiefer unter ihm weggefahren und hatte ihm das Bein abgemäht wie einen Grashalm. Wer konnte es Ahab verdenken, wenn er seit jenem mörderischen Treffen Rache haben wollte? Rache umso inbrünstiger, als er in der Maßlosigkeit seines kranken Gemüts den Wal immer mehr als Inbegriff all der Quälereien des Leibes und der Seele empfand, die er zu erdulden hatte. Da schwamm das Böse leibhaftig vor ihm. Das nirgends Greifbare, dem noch die Christen unserer Tage die Herrschaft über die halbe Welt einräumen und das die alten Gnostiker des Orients in ihren Teufelsstandbildern göttlich verehrten. Für Ahab hatte es in dem verhassten Wal ein für allemal Gestalt gewonnen. Anstatt aber wie jene niederzuknien und es anzubeten, wehrte er sich mit seiner verstümmelten Kraft wie besessen dagegen. In seinem getrübten Geist häufte der Unglückliche den ganzen Groll und Hass des Menschengeschlechts von Adam an auf den weißen Buckel des Wals und zerschellte an ihm sein heißes Herz. Man kann diese Geschichte von Ahab und dem weißen Wal als eine Version von der Wut des Menschen auf die Gottheit Natur lesen. Man kann in Ahab Faust und König Lear erkennen. Man kann aber auch, wie der amerikanische Schriftsteller Charles Olson sagen, Ahab ist Amerika, der Wille, die Natur mit Hilfe der Technologie zu überwinden und zu beherrschen. Was sich diesem Willen in den Weg stellt, wird Ziel einer wahnsinnigen Rache, der alles geopfert wird. Die Pequod, das Schiff des Romans, hat alle Bevölkerungselemente des damaligen Amerika an Bord. Die Weißen üben Befehlsgewalt aus, die Andersfarbigen stellen ihre Muskelkraft zur Verfügung. In dieser Hierarchie herrscht gegenseitige Abhängigkeit. An Bord sind die Malaien, Südseeinsulaner, Indianer und Afrikaner für die weißen Amerikaner lebensnotwendig und nicht bloß minderwertige Untergebene. In Melvilles Roman wird aus einer in Wirklichkeit miserabel bezahlten und schlecht behandelten internationalen Truppe von groben Kerlen an Bord der Walfänger die Gesellschaft für eine neue Welt, eine Besatzung für den amerikanischen Traum. Der bedeutete nicht nur Wohlstand und ein angenehm harmloses Leben für alle, Melville meinte Freiheit für jeden, auch für die Namenlosen, Beschädigten, die armen Abenteurer, die in den Geschichtsbüchern nicht vorkommen, obwohl sie genauso wie die mit Ruhm und Ehre Belohnten für Amerika gekämpft haben. Ahab, der Kapitän des Schiffes, ist kein Demokrat. Mit dem Starrsinn des Alleinherrschers folgt er seiner Rache am weißen Wal. Er ist weder an Geld, Ruhm, Vernunft noch an irgendwelchen Menschenrechten interessiert. Die Mannschaft an Bord ist das Werkzeug seiner Rache an Moby Dick. Man kann sich seiner Macht nicht entziehen. Melville beschreibt Ahab ambivalent. Als armen alten Walfänger aus Nantucket, der auf Krücken geht und doch ein großer, gottloser, gottgleicher Mann ist. Sein Rachefeldzug ist despotisch, wird aber auch zu einem Kampf um die Wahrheit, die dem Menschen zugänglich ist. Mann, alles, was du siehst, gleicht einer Pappmaske. In allem aber, was geschieht, im echten Handeln, in bedenkenloser Tat, scheint das Gebilde eines unbekannten, jedoch vernunftbegabten Dings hinter der vernunftlosen Maske auf. Wenn der Mensch losschlagen will, so schlag er durch die Maske. Wie kann der Häftling denn ins Freie, wenn er die Mauer nicht durchbricht? Für mich ist dieser weiße Wal die Mauer, dicht vor mich hingestellt. Dahinter, denke ich manchmal, ist nichts mehr. Ich sehe in ihm frevelhafte Kraft, von sehniger und unfassbarer Arglist angetrieben. Dies unfassbare Ding ist es vor allem, was ich hasse. Und sei der weiße Wal nun Werkzeug oder sei der weiße Wal der Urheber von allem, ich werde mit diesem Hass ihn überziehen. Sprich du mir nicht von Gotteslästerung, Mann. Ich würde selbst die Sonne schlagen, wenn sie mich beleidigt. Und selbst wenn die Mannschaft Ahab und seiner despotischen Rache folgt und deshalb untergeht, Melville betreibt weiter demokratische Aufklärung. Ahabs Hass setzt er unbarmherzige Demokratie entgegen. Er lässt den Glanz der Göttlichkeit auf alle Wesen fallen. Das Recht auf Souveränität gilt auch für Tiere. Deshalb sind die vielen seitenlangen Kapitel über die Wale mehr als enzyklopädische Bruchstücke. Sie sind ein Einspruch gegen eine Rache, die nichts als sich selbst gelten lässt. So zeigt Melville den Wal als riesigstes Werk des Schöpfergottes, als Wunder der Natur, Rätsel der Wissenschaft, als Rohstofflieferant und als archetypischen Gegner der amerikanischen Trankocher im großen Ozean. Die stille Lust, womit er machtvoll und gelassen in seiner Schnelligkeit ruhte, umschimmerte verführerisch den vorstoßenden Wal. Mit jeder Welle, die von ihm aufgerührt in die Ferne glitt, ging von seinen hellen, geschmeidigen Flanken ein Zauber aus. Kein Wunder, dass sich Männer fanden, die, überwältigt und angestachelt von so viel seliger Ruhe, sich vermaßen, sie zu stören und damit den Orkan weckten, der sie vernichten sollte. Moby Dick aber zog ruhig weiter, betörend für jeden, der ihn zum ersten Mal sah, gleich viel wie manchen er schon mit seinem schönen Frieden getäuscht und zugrunde gerichtet hatte. So schwamm er auch jetzt durch die heitere, stille Klarheit der tropischen See und die spielenden Wellen verstummten vor Entzücken. Plötzlich aber bäumte er sich langsam auf und eine Sekunde lang wölbte sich sein ganzer marmorschimmernder Rumpf hoch empor wie die Felsenbrücke von Virginia. Der Gott offenbarte sich. Dann schwenkte er warnend sein Banner, die gewaltige Schwanzflosse, tauchte und verschwand. Die über ihm schwebenden Möwen verhielten, berührten im Fluge das Wasser mit den Schwingen und kreisten betroffen über den aufgewühlten Wellen, in denen er untergegangen war. Melville fuhr zwar nicht lange auf Walfängern, doch lange genug, um den industriellen Walfang eine gnadenlose Bluternte zu nennen. Zwischen 1804 und 1876 wurden etwa 250.000 Wale getötet und auf den Fabrikschiffen zu Öl gekocht. Diese expandierende Industrie hatte, von Nantucket und New Bedford an der amerikanischen Ostküste ausgehend, die junge Nation Amerika auf den Weg zur Weltmacht geführt, ihre Maschinen mit Schmierstoff und ihre Lampen mit Öl versorgt. Doch durch den Dauerangriff waren die Pottwale allmählich vom Aussterben bedroht und das Verhalten der gejagten Tiere änderte sich. Sie sind wilder geworden, furchterregender und deshalb auch schwerer zu fangen, schrieb ein zeitgenössischer Beobachter. 1851 hatte wieder ein wütender Pottwal ein Walfangschiff gerammt und versenkt, in denselben Gewässern, wo vor 30 Jahren die Essex gekentert war. Melvilles Roman Moby Dick war gerade erschienen. Ich frage mich, ob meine böse Kunst dieses Ungeheuer aufgestört hat, schrieb der Autor. Ob begeistert oder erschrocken, ist schwer zu sagen. Für Herman Melville war der Roman Moby Dick der Anfang seines Untergangs zu Lebzeiten. Die Kritiker reagierten mit übler Polemik. Melville schrieb weiter, obwohl sich bald niemand mehr für ihn und seine Bücher interessierte. Als er seine Familie nicht mehr ernähren konnte und das Erbe seiner Frau verbraucht war, musste er eine Stelle als Zollinspektor im Hafen von New York annehmen. Als er 1891 starb, kannte ihn in Amerika kaum noch jemand, und erst in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts begann man seine Bücher, erst recht die bis dahin missachteten, aus der Perspektive der Moderne zu lesen. Der vergessene Autor Herman Melville wurde als Ahnherr der modernen Literatur entdeckt und tauchte in Amerika als Nationalepiker und international als Klassiker wieder auf. Nachdem man Petroleum hatte und der Pottwal fast völlig ausgerottet war, verwaiste die Halbinsel Nantucket an der Ostküste, von wo die ganze blutige Jagd ihren Ausgang genommen hatte. Heute liegen an den Stränden der Insel Ferienhäuser sehr reicher Amerikaner und die Straßen sind überfüllt mit Tagestouristen. Ein Rummelplatz. Themenpark, sagen andere. Viel Betrieb jedenfalls um den durch Moby Dick romantisch verklärten Mythos vom Walfang, mit dem der Reichtum Amerikas einst begann. Moby Dick, der große weiße Wal, ist durch Melvilles Roman zu einem Archetypus geworden, der zum Namensgeber für Maritimes wurde. Inzwischen hat man Wesen wie ihn auch in der Wirklichkeit aufgespürt. Es gibt große, einzelgängerische Walbullen, argwöhnisch und mächtig. Die Seeleute nennen sie Könige. Zu Melvilles Zeiten lebte ein großer weißer Wal, man nannte ihn Moby Dick. Er war gefürchtet und wurde verehrt. Offenbar gibt es auch heute noch Wesen wie ihn. In Indonesien, wo der Walfang wie zu Zeiten der Indianer in offenen Booten von tollkühnen Harpunieren als Handwerk betrieben wird, sind die Seeleute Augenzeugen seiner ungebrochenen Macht. Und die Präzision ihrer Erzählungen klingt nicht nach Walfängerlatein. Moby oder Moby Dick und seine Wiedergänger sind einsame Fürsten im Ozean. Ihr Atem soll giftig sein. Sie kommen bedrohten Artgenossen zu Hilfe und die Walfänger bringen sich bei ihrem Auftauchen in Sicherheit, wenn sie lebend davonkommen wollen. Aus diesen Elementen der Wirklichkeit hat Herman Melville seinen Roman Moby Dick gemacht. Historisch präzise in der Begegnung von vormoderner und industrieller Welt auf den Trankochern der Ozeane und als kulturelle Metapher für ein Amerika, das den Traum vom Reich königlicher Demokraten vergisst, weil es sich einer Rache überlässt, die am Ende nur Opfer produziert. Einer immerhin überlebte und fing an zu erzählen, und mit ihm beginnt der Roman. Er nennt sich Ismael, nach dem verstoßenen Sohn Abrahams aus dem Alten Testament. Zu Hause ist er nur in seinem vielstimmigen, unabhängigen Denken und auf See. An Land, im wirklichen Leben, ist er verwaist und ausgeschlossen. Es gibt Interpreten des Romans, die vermuten, dass Melville ihn als wilden Denker angelegt hat, als einen von Amerikas Desperados, die sich dem Übermachtanspruch ihres Landes verweigern. Vielleicht konnte er deshalb am Ende überleben. Nennt mich Ismael. Ein paar Jahre ist's her, unwichtig wie lang genau. Da hatte ich wenig bis gar kein Geld im Beutel. Und ein Land reizte mich nichts Besonderes. Und so dachte ich mir, ich wollte ein wenig herumsegeln und mir den wässrigen Teil der Welt besehen. Das ist so meine Art, den Kreislauf in Schwung zu bringen. Immer wenn ich merke, dass ich um den Mund herum grimmig werde, immer wenn in meiner Seele nasser, nieseliger November herrscht, immer wenn ich merke, dass ich vor Sarglagern stehen bleibe und jedem Leichenzug hinterher trotte, dann ist es höchste Zeit für mich, sobald ich kann, auf See zu kommen. Das ist mein Ersatz für Pistole und Kugel. Mit einer stoischen Sentenz stürzt Cato sich in sein Schwert. Ich gehe still an Bord. Von Zeit zu Zeit hegen fast alle Menschen, ob sie es wissen oder nicht, in etwa dieselben Gefühle für das Weltmeer wie ich.